Kameraden! Es ist Zeit zu handeln! Was man da sieht, das kann man nicht glauben! Schein auf die Latten, die uns berauben! Hier lose Politiker, die so etwas zulassen! Doch es gibt da noch Skinnen, die uns in der Hand sind! Es ist ein Wandel! Deutschland muss und wird sich verwandeln! Durch die Verlieren, dann kommt die Geduld.